was versteht man hier unter Hölle? Unter Hölle versteht man hier die Vorhölle der heiligen Väter, das heißt jenen Ort, an dem die Seelen der Gerechten zurückgehalten wurden und die Erlösung durch Jesus Christus erwarteten. Limbus Patrum, Limbus der Väter, den man eben als Hölle bezeichnen und bezeichnen kann, sie eben noch nicht Gott haben sehen können, die Anschauung Gottes erreichen konnten, bis der Himmel durch Jesus Christus wieder geöffnet war. Die Vorhölle der heiligen Väter, ein Ort, so wie das Fegefeuer, die Hölle, so weiter, dem die Seelen der Gerechten, die bis dahin gerettet worden sind, warten mussten, wo sie zurückgehalten wurden, in der Erwartung der Erlösung durch Jesus Christus.